Kundgabe 5651. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.04.1953. Führung der Blinden. Führet die Blinden recht, dass sie den rechten Weg finden zu mir. Gebet ihnen euer Geleite. Lasset sie nicht allein den Weg wandeln, den sie nicht sehen können, weil ihnen das Licht der Augen fehlt. Habet Mitleid mit diesen Blinden, denn sie sind ohne Hilfe nicht fähig, zum Ziel zu gelangen. Und wisset, dass alle Menschen blind sind im Geist, die ohne Erkenntnis dahingehen, denen das Licht fehlt, das zum Erkennen nötig ist. Und diesen Blinden im Geist sollet ihr beistehen, denn sie befinden sich in großer Not. Sie werden oft an den Händen gefasst und auf einen Weg gedrängt, der von vielen begangen wird. Und sorglos schreiten sie dahin unter den vielen, nicht ahnend, dass der Weg abwärts führt, weit ab vom Ziel, dem sie entgegengehen sollten. Darum sollet ihr diesen Blinden geistige Führer sein. Ihr sollet achtsam am Rand des breiten Weges stehen und euch solcher Blinden annehmen, sie sanft hinwegziehen von der breiten Straße auf den schmalen Weg, der zwar aufwärts führt und daher mühsamer zu gehen ist, der aber von jedem beschritten werden muss, der zur Seite einen Führer hat, dem er sich anvertrauen kann. Wie oft begegnet ihr Blinden im Geist, die euch dankbar sind für einen Lichtstrahl, die sich euch unbedenklich anvertrauen, dass ihr sie recht führet, die nicht verstockt sind, doch völlig unwissend, und die gern von euch ein Wissen entgegennehmen, das ihnen ein Licht gibt in ihrem dunklen Geisteszustand. Doch sie müssen eure Liebe spüren, weil sie misstrauisch sind in ihrer Schwäche und Hilflosigkeit. Darum suchet zuerst ihr Vertrauen zu gewinnen, bevor ihr euch ihnen als Führer auf dem Wege zur Höhe anbietet. Erfasset sie mit sanfter Hand und gebet ihnen zu verstehen, dass ihr nur helfen wollet denen, die sich nicht allein zurechtfinden. Und dann schildert ihnen das Ziel, dem ihr selbst zustrebet, und fordert sie auf, mit euch zu gehen, unter eurer Leitung, unter eurem Beistand und Schutz. Und so ihr euch das Vertrauen gewonnen habt, enttäuschet sie nicht. Denket immer daran, dass sie auf euch angewiesen sind, dass ihr ihnen so lange beistehen müsset, wie sie noch nicht ihr Augenlicht wiederhaben, dass ihr erst dann sie allein wandeln lassen dürfet, wenn sie sehend geworden sind durch euch und nicht mehr fehlgehen können. Dann werden sie von selbst dem Ziel entgegengehen, das hellstrahlend vor ihnen liegt. Dann werden sie mich selbst sehen am Ende des Weges und keinen Blick mehr von mir wenden. Dann strecke ich selbst ihnen die Hand entgegen und ziehe sie empor zu mir. Und dann habet ihr ein Werk barmherziger Nächstenliebe verrichtet, dass ihr zum Licht verholfen denen, die blind waren im Geist. Und sie werden euch dieses Liebewerk danken ewiglich. Amen.